Ich weiß nicht, warum Gottes Gnad mir je ward offenbar, noch warum ich erlöset bin, der ich ein Sünder war. Doch ich weiß, an welchen ich glaube, und seiner Hand kann ich nichts entreißen. Mein Erbteil wird er mir wahren, auf den Tag, da er erscheint. Ich weiß nicht, wie die Glaubenskraft mein Gott mir mitgeteilt, noch wie der Glaube an sein Wort den Seelenschmerz geheilt. Doch ich weiß, an welchen ich glaube, und seiner Hand kann mich nichts entreißen. Mein Erbteil wird er mir wahren, auf den Tag, da er erscheint. Ich weiß nicht, wie der Heilige Geist mich Sünder überzeugt, Jesus er in mir verklärt und alle Not verscheucht. Doch ich weiß, an welchen ich glaube, und seine Hand kann mich nichts entreißen. Mein Erbteil wird er mir wahren, auf den Tag, da er erscheint. Ich weiß nicht, wie viel Freud und Leid der Herr mir zugedacht, wie er mich führt durch Licht und Nacht, bis einst mein Lauf vollbracht. Doch ich weiß, an welchen ich glaube, und seiner Hand kann mich nichts entreißen. Mein auf den Tag, da er erscheint. Ich weiß nicht, wann der Herr erscheint, weiß weder Tag noch Stund, ob durch den Tod er rufen wird, ob durch der Engel Mund. Doch ich weiß, an welchen ich glaube, seiner Hand kann mich nichts entreißen. Mein Erbteil wird er mir wahren, auf den Tag, da er